Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 38, 2011, 38, ja, ganz schön, ne? Es nähert sich langsam, aber sicher dem Ende des Jahres und ja, was ist da immer am 19. September? Talk like a Pirate Day, ja, rar. Das müssen wir natürlich gebührend feiern hier, ja, und ja, das fängt mein Jingle schon wieder an. So nett von ihm. Muss mal ausschalten. Und ja. Also, was gab's die letzte Woche für interessante Sachen? Und es gab auch wirklich tatsächlich interessante Sachen zu erleben. Also diese ganze TechCrunch-Geschichte hat sich natürlich ein bisschen nach oben gespielt, aber das will ich gar nicht erst damit anfangen. Nach, ich bin ja so froh, dass Arrington weg ist. Wenn noch nur, ich habe es schon mal gesagt, wenn nur der Siegler auch noch weggeht, dann haben wir endlich eine richtige, geniale Tech-Informationsquelle wieder. Aber was anderes ist passiert, und zwar bei der Tokyo Game Show, die verfolge ich immer ja sehr gespannt, so als Gamer, was da alles abgeht. Und diesmal hat Nintendo vollmundig gesagt, dass sie also auf keinen Fall für Smartphones irgendwie Software programmieren würde, also keine offiziellen Nintendo-Spiele sozusagen für die Smartphones wie eben das iPhone oder Android-Geräte. Und es wurde klipp und klar gesagt, dass es absolut nicht also unter der möglichen unter den möglichen Sachen, was Nintendo macht. Und wenn sie das tun würden, würde Nintendo sich praktisch ergeben, sich selbst, und das wäre also nicht möglich, sozusagen. Und sie wollen also ihre Hardware mit ihrer Software quasi koppeln und quasi das darum machen, dass eben ein, das eben heißt, wer Nintendo-Spiele spielen will, der braucht auch Nintendo-Hardware. So. Und das ist natürlich, das ist jetzt die Frage auch, ist das ein kluger Schachzug von Nintendo, ja? Wie viel mehr an Software würde Nintendo verkaufen, wenn die zum Beispiel ihre Mario-Titel oder auch neue Software, die vielleicht nichts mit den alten Figuren zu tun hat, wenn die Software eben dann auch auf Smartphones und Tablets und so weiter funktionieren würde. Also ich würde schon sagen, dass da viele, viele Menschen geben würde, die eben solch eine Software gerne kaufen würden auf den mobilen Geräten. Aber diese, sag ich mal, Wunschträume wurden halt jetzt zerschlagen durch den Nintendo-Chef höchstpersönlich. Iwata hat das gesagt, dass man also damit nicht rechnen sollte und dass es eben quasi noch nicht mal in Betracht gezogen wird, dass das entwickelt wird auf anderen Geräten. Sehr, sehr schade. Ein Beispiel ist ja Sega, die als Hardware-Unternehmen letztendlich den Wettlauf gegen Sony und auch Nintendo dann verloren haben. Ja? Und die haben da ein wunderbares, ja, ein wunderbarer Weg gefunden, eben als reine Softwarefirma auf allen Systemen präsent zu sein. Das hat funktioniert. Sie haben damit gute Gewinne eingefahren. Nun ist natürlich Nintendo weit, weit weg von einem Hardware-Problem, sage ich mal. Aber es wird sicherlich kommen, denn wenn man sich anschaut, wohin sich das mobile Gaming entwickelt, dann geht es ganz klar Richtung Tablets und Smartphones. Ich habe ja vor einiger Zeit, vom Jahr ungefähr oder anderthalb Jahren, habe ich noch gesagt, dass ich das nicht sehe, dass das passieren wird. Aber da habe ich mich auch ein bisschen getäuscht. Es ist tatsächlich so, dass mittlerweile die Leute quasi nur noch auf den mobilen Geräten spielen, wie eben Phones oder Tablets. Und auch ich selbst finde das durchaus reizvoll, ja. Wenn ich hier mein Smartphone habe und kann dann ganz einfach im Market ohne große Probleme zack, zack, zack, klick und schon habe ich das Spiel. Und dann ist das Spiel auch noch günstig. Richtig günstig, manche sogar kostenlos. Ja. Aber sagen wir mal, bei den wirklich Top-Spielen, sagen wir mal, die kosten zwischen 3 und 10 Euro. Ja? Und 10 Euro ist also schon wirklich die Ausnahme. Die meisten liegen so etwa 3 bis 5 Euro rum. Und dann muss man sich mal vorstellen, wie hoch da jetzt die Verführung ist, das Spiel mit besserer Grafik auf den modernen Smartphones, ja, und sprechen wir von Tablets ja gar nicht zu sprechen, viel bessere Grafik als jetzt beispielsweise auf dem Nintendo DS oder 3DS. Und wenn man das jetzt mal sieht, dann ist die Verführung schon ziemlich groß. Man kriegt mehr fürs Geld, bessere Grafik, leichteres Beschaffen von den Spielen. Ja, einfach ein Klick und schon ist es da. Da muss also sowas wie eben dieses Software-Channel bei DSi von Nintendo, da muss noch sehr viel gemacht werden, damit es die Qualität und die Einfachheit erreicht, wie eben so ein Smartphone-Market hat. Ne? Also ich muss sagen, diese mobilen Geräte graben eben den Nintendo DS das Wasser ab. Das bezieht sich natürlich nicht auf die großen Konsolen, die daheim am Fernseher angeschlossen sind. Die sind davon ausgenommen. Noch jedenfalls. Wobei da Nintendo zumindest ein bisschen was erkannt hat, wo vielleicht da der Trend zumindest mal hingeht. Mit der Wii, ich glaube Wii Plus oder so, weiß nicht genau, wie sie mir heißt, da mussten die auch noch ein bisschen mehr Marketing machen. Jedenfalls die neue Wii, die vorgestellt wurde, die ist noch nicht im Handel, die wird es erst nächstes Jahr geben. Mit diesem Controller, der gleichzeitig ein Tablet ist. Ja? Und dass man dann zum Beispiel auch das Spiel, was man auf dem normalen Fernseher gerade spielt, wenn man dann zum Beispiel unterbrochen wird, was weiß ich, jemand anderes in der Wohnung will eben Fernsehen gucken, dann nimmt man einfach das Tablet und spielt einfach auf dem Tablet weiter, also quasi auf dem Controller, den man die ganze Zeit benutzt hat zum Spielen. Klickt man einfach und zack, hat man das Spiel auf dem Controller und kann dann eben woanders dahin gehen und weiterspielen, um dann eben eventuell später wieder an den großen Fernseher zurückzugehen, einfach nahtlos dann am großen Fernseher wieder zu spielen. Das sind eben Sachen, da zeigt Nintendo schon, dass sie wieder mal den richtigen Riecher haben. Aber das Problem ist doch, dass wenn jemand auf dem Tablet anfängt zu spielen, ja, dass da eben dann die Frage ist, warum sollte er sich dann eine Wii mit diesem Tablet-ähnlichen Controller holen? Warum holt er sich nicht gleich ein Tablet? Denn wie lange wird es denn noch dauern, bis man komfortabel mit den Tablets eben auch auf dem TV spielen kann? Das wird sicherlich nicht mehr lange dauern. Es geht ja jetzt im Prinzip schon, nur eben noch nicht so komfortabel. Und ja, Hersteller Samsung ist da schon ziemlich nah dran, ja, mit ihren Geräten, die quasi integriert sind. Ja. Es fehlt zwar noch ein bisschen was, aber es wird auf jeden Fall, geht es in die Richtung. Und da wird man auch mit seinem Tablet dann irgendwann hingehen können und sagen, okay, jetzt bin ich am Fernseher, jetzt machen wir das Spiel hier von meinem Android-Tablet auf dem großen Fernseher. Und wer weiß, vielleicht spielt da Google TV noch eine Rolle damit. Also im Moment zwar noch keine Konkurrenz für die Heimkonsolen, aber im Prinzip ist das Todeslied von den Geräten wie DS und PSP ja schon gesungen worden. Ja. Und jetzt wird es, ich sag, nicht mehr so lange dauern, bis die verschwinden sozusagen, beziehungsweise in der Bedeutungslosigkeit versinken. Sony hat ja einen interessanten Weg eingeschlagen, da sie mehr oder minder die neue PSP so, naja, sagen wir mal so halb Android-kompatibel macht. Damit lassen sich so eine kleine Tür, ja, und auch mit dem Xperia Play, das eben unter Android läuft, aber als das sozusagen quasi PSP-Phone vermarktet wird. Ja. Damit lassen sich natürlich ein paar Türen offen, oder kleine Schlupflöcher zumindest, um dann irgendwann umzusatteln und zu sagen, okay, hier haben wir unser Gaming-Tablet, und das war's dann mit der mobilen Konsolenreihe. Das ist jetzt hier dieses Tablet. Ja, oder dieses, was auch immer, dieses Phone, etc. Und haben dann auf einmal eine ganze Reihe an Geräten, die eben dasselbe können wie vorher die PSP und eben auch die Software die funktioniert da drauf. Das hat Nintendo nicht. Nintendo hat kein Telefon und Nintendo hat kein Tablet im Prinzip. Und da werden sie wahrscheinlich in Zukunft noch dran zu kauen haben. Und ich finde die Entscheidung nicht korrekt. Man sollte sich zumindest die Türen offen lassen, um eben auch mit Software Geld zu verdienen auf anderen Geräten. Ansonsten müsste nämlich Nintendo auch in den Smartphone-Business-Bereich einsteigen und in den Tablet-Bereich. Und das kann ich mir nicht vorstellen bei dem Patentwahnsinn, was da momentan abläuft in der Branche. Kann ich nicht sehen, dass Nintendo jetzt da einsteigt. Die hätten wahrscheinlich mehr Probleme mit Gerichtsverhandlungen als mit der Hardware an sich. Ich habe es eben schon angesprochen, Talk Like a Pirate Day am 19. September, wie jedes Jahr, sollen die Leute wie Piraten sprechen. Ja, da gibt es weltweite Partys und so weiter. Ja. Und entsprechend zoll ich natürlich auch Tribut. Ja, also da muss ich natürlich auch mitmachen, ist klar. Bin ja schon seit eh und je Verfechter und mache da kräftig mit an diesem Tag. Warum eigentlich sich das die Piratensprache auf dieses R bezieht, weiß ich nicht. Es kam, wenn man hier nach richtigen, echten Überlieferungen schaut, kam ein R nie irgendwo vor. Also, ich meine, das ist eine Disney-Erfindung zu sein. Ja. Aber naja, gut, ist ja egal. Auf jeden Fall macht Spaß. Und wer mehr über den Hintergrund von diesem Tag wissen will und auch sehen will, welche Länder und wo mitgemacht werden, wo die Partys heute übrigens auch stattfinden, der kann da im Internet schauen. Da gibt es die offizielle Talk Like a Pirate Day Seite. Und, aber Moment, ich habe die verlinkt hier im Begleittext auf jeden Fall. Ich kann es mal gucken. Ja, talklikeapirate.com. Dort könnt ihr dann auf All Hope Abandon, Ye Who Enter Here. Ja. Klicken entsprechend dem Piraten Jargon und dann seht ihr dort die Hauptseite von dem ganzen Projekt, das schon seit einigen Jahren unterwegs ist und könnt dort mehrere Infos bekommen und da gibt es auch schöne Links und Games auch da drauf, ja, Piratenspiele, Piratenlinks und so weiter und so weiter. Also, ja, da gibt es auch, glaube ich, einen Konverter für Sätze, Englische zumindest, umzusetzen in Sprache, also in die Piratensprache. Ja. Genau. Tatsächlich, da ist was, also hier. Der Piraten-Translator. Sehr schön. Ja, so soll das sein. Wenn man da jetzt zum Beispiel eingibt, I love you all. Moment. So. Geben wir das mal schön ein. For all. Und übersetzt das Ganze dann. Dann wird das übersetzt mit. Der Pirat sagt: I love you all. Okay. Probiert es am besten aus. Das ist man sonst nichts. Oh, Mann. Aber wahrscheinlich würde ein Pirat das sowieso nicht so sagen, ja. I kill you all. Yeah. I kill you all. Ja, wird das wahrscheinlich heißen. Naja. Gut, wenn das ein bisschen komisch vorkommt, ja, ist komisch. Ist ja aber auch nur Spaß. Was kein Spaß ist, mindestens genauso komisch ist, ist, dass das BKA und die Bankenaufsicht sich vehement gegen anonyme Zahlungen im Internet aussprechen. Und tja, damit will BKA und Bankenaufsicht wohl auch keinen Datenschutz. Weil was ist wichtiger als das anonyme Bezahlen? Man muss sich mal Folgendes vorstellen. Alles, was man mit seinem Namen bezahlt, ja, kann irgendwo, ist irgendwo abgelegt in Datenbanken, könnte zurückverfolgt werden, etc. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo ein Buch kaufe, dann muss ich da meinen Namen nicht angeben. Ja. Dann gehe ich hin, gehe an die Kasse, bezahle das mit Bargeld. Und ich habe etwas anonym bezahlt. So. Wenn ich im Internet jetzt was bezahlen will, soll es nicht mehr möglich sein, wie zum Beispiel mit diesen mit diesen anonymen Zahlungsmethoden wie eben diese Paysafe-Card und so weiter, ja, anonym zu bezahlen, sondern ich muss dann quasi immer meinen Namen mit angeben. Somit kann zurückverfolgt werden, was ich wann gekauft habe, was es war und so weiter. Ich bin ja nicht so, das wisst ihr sicherlich, so paranoid drauf, ja. Ich bin immer für, ich twitter alles, ich schreibe alles, ja, ist mir egal. Ich habe nichts zu verlieren, ja, ich habe nichts zu verbergen, aber ich möchte, dass es jedem selbst überlassen wird. Und wer eben Probleme damit hat, mit seinem Namen zu bezahlen, wie es immer so schön heißt, ja, und lieber anonym zu bleiben, dem soll das auch gewährt sein. Im Zeitalter des Internets ist eben das Internet oder das Bezahlen im Internet auch wichtig. Und somit muss es auch im Internet eine anonyme Methode geben. Ich weiß zwar schon, worauf das hinaus will, nämlich Geldwäschegesetz und so weiter und so weiter. Aber Entschuldigung, das geht ja auch im Prinzip im realen Leben. Ja. Deswegen ist es so nicht korrekt, und man muss den Menschen eine Möglichkeit geben, absolut anonym und nicht zurückverfolgbar zu bezahlen. Das ist ja wohl das Mindeste, denn letztendlich würde das auch bedeuten, dass das BKA und die Bankenaufsicht eben auch Bargeldzahlen in der Realität als schlecht darstellt, ja, weil es eben anonym ist. Und wie groß ist dann auch der Schritt zu sagen, okay, da müssen wir auch das Bargeld abschaffen, ja, ist ja sowieso viel besser wegen der Euro-Krise und hin und her, die es überhaupt ja nicht gibt, naja, das ist wieder was anderes. Und da ist es nur noch ein kleiner Schritt, ja, also wer das Barbezahlen in der realen Welt unterstützt, der müsste auch das anonyme Bezahlen in der Internetwelt unterstützen. Und angesichts der immer wieder aufflackernden Diskussion von Datenschützern, die sich unbedingt wichtig machen wollen, ist das hier ja geradezu grotesk, ja, was da verlangt wird, nämlich dass man komplett die anonyme Bezahlmöglichkeit aufgibt. Also da kann ich nur sagen, da gehörten aber auch ein paar Piraten mal losgelassen auf die. Ne? Übrigens, dieser Talklage Pirate Day, gell, fällt zwar jetzt zeitlich ganz gut, hat aber überhaupt nichts mit dem Einzug der Piraten im Berliner Landtag zu tun. Ja. Also das ist wieder was ganz anderes. Ja. Hat damit also bitte nichts zu tun. Ja. Finde ich zwar ganz cool, dass die da reingekommen sind, aber identifizieren kann ich mich mit den Jungs dort, mit dieser Partei leider nicht, weil die eben auch uns internetmäßig in die Steinzeit zurück verschmeißen würden, ja, auch wenn ich wahrscheinlich jetzt herbe Kritik dafür ernte. Aber tut mir leid, wer ernsthaft gegen Dienste ist, die zum Beispiel Firmen wie Google anbietet, und die Leute schon nicht mehr selbst entscheiden lassen möchte, ob sie ihre Daten, in welcher Form sie ihre Daten preisgeben und veröffentlichen wollen, dann ist das schon sehr, sehr bedenklich. Und da hätten wir am Schluss wahrscheinlich noch mehr Zensur im Internet, als hier BKA und Bankenaufsicht oder Politik fordert. Ja. Das wäre schon ziemlich heftig. Und deswegen kann ich mich da nicht begeistern dafür. Ja, also erst wenn man den Leuten so viel zutraut, sich selbst bestimmen zu wollen. Und wenn ich meine Daten komplett veröffentlichen will, und wenn ich meine Daten komplett Google geben will, die sollen damit machen, was sie wollen, dann ist es meine Entscheidung. Und dann lasse ich mir nicht vorschreiben von irgendwelchen Organisationen, was ich damit zu machen habe, indem sie solche Dienste verbieten. Verdammt nochmal, ich will meine Lokation immer überwacht haben von Google, weil das mir nämlich Vorteile bringt. Dienste kann ich verwenden, die ich ohne das nicht verwenden könnte. Und die helfen mir sehr. Und da möchte ich das so weiterhin tun, und ja, und das lasse ich mir dann nicht vorschreiben. Das ist das, was mich da stört. Also da bin ich schon weit, weit davon entfernt. Da habe ich eine grundsätzlich andere Meinung als die Piratenpartei. Ja, aber Piratenpartei sind nicht die Piraten, und Piraten finde ich cool. Joho. Facebook geht vielleicht später an die Börse. Da war doch schon mal was. Ein oder was, vor 2 Jahren wollte Facebook doch schon mal an die Börse. Das wurde auch bis auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt soll es wieder verschoben werden, offenbar. Warum? Was ist da los? Ist da vielleicht doch ein bisschen Angst mit dahinter im Boot, dass sich herausstellt, dass vielleicht Facebook doch nicht so viel wert ist, wie gerne so immer vorgetäuscht wird, ja, oder ich möchte nicht sagen vorgetäuscht, aber vorgespielt wird. Hundert Milliarden Wert des Unternehmens sind es dann am Schluss noch eine 60 Milliarden, 50 Milliarden, fällt es noch weiter runter, kurz nachdem die Anleger sehen, okay, die schnelle Mark ist verdient vielleicht daran, ja, schnelle Mark, ja, schnelle Euro, ja, ich bin schon wieder bei der Mark. Und dann vielleicht sehen dann eben auch die Anleger, ja, welcher Wert ist hinter Facebook. Ich meine, sind wir mal ehrlich, hinter Facebook steht ein aufgeblähter Wert von eigentlich von nichts. Ja. Aber immerhin hat es Facebook durch diese Annahme von nichts, ja, eben dann doch eine Werbung etabliert. Also es hat schon einen gewissen Wert, was Werbung anbetrifft. Ja. Die Daten von den Nutzern, heißt es immer, ist der Wert von Facebook, aber was können die mit den Daten dieser Nutzer anfangen? Ja? Die Einschränkungen sind dort schon ziemlich groß. Und im Prinzip ist es schon interessant, dass eigentlich eine Multimilliarden-Dollar-Institution auf nichts basiert, quasi auf keinem reellen Wert aufbaut. Was gibt es als reale Werte? Die Serverparks, ja, die Computer, die haben, die Einrichtungen. Lass die mal, also sich 100 Millionen sein, ja, vielleicht 200 Millionen, aber es ist natürlich weit, weit, weit weg von dem Wert, das dann letztendlich oder der erwartet wird, der geschätzt wird. Aber ich würde sagen, da geht ein bisschen die Angst mit um, wenn jetzt Facebook an die Börse geht, zuerst der Hype, dann flaut das Ganze ab und dann wird der Wert auch fallen und zwar drastisch. Ja? Ich meine, die können das nicht immer verschieben. Doch, sie könnten es theoretisch immer verschieben. Es gibt kein Gesetz, das Facebook zwingt, an die Börse zu gehen. Aber wenn die jetzt schon diesen Schritt planen, irgendwann wird es dann passieren und dann ist das Ganze nur verschleppt worden. Es sei denn, sie hätten vielleicht jetzt wieder was anderes im Petto. Was natürlich auch sein kann, dass es nur kurzfristige Probleme sind, die jetzt eben Facebook sieht, zum Beispiel, weil sie jetzt gerade mit Google Plus ganz schön unter Druck kommen. Und die haben ja auch jetzt schon einiges geändert. Also Google Plus ist jetzt schon gut kopiert, wenn auch lang nicht so übersichtlich wie die Circles in Google Plus. Also vom System her allerdings jetzt ja, mit den Unterscheidungen, die man jetzt machen kann und dass man dann gleich am Anfang, wenn man jemand quasi einträgt, dass man gleich entscheiden kann, in welcher Gruppe da das reinkommt. Ja, also ich muss schon sagen, es ist schon sehr suspekt und vielleicht wollen die da auch ein bisschen warten, bis der erste Andrang jetzt im Google Plus dann verschoben oder weg ist. Ja. Und große Tech-Blogs versuchen ja auch schon wieder Google Plus runter zu reden. Ja, weiß auch nicht, warum kriegen die da Geld von Facebook oder so. Ich weiß nicht, vielleicht glauben die das auch wirklich. Hat ja auch ein paar Probleme, Google Plus. Ich habe die ja schon in anderen Sendungen angesprochen, weil so gut wie der Dienst ist, es kommt immer noch darauf an, wie viel und welche Leute da drin sind. Ja, wenn die bekannt eben bei Facebook sind, dann nützt nichts, dass Google Plus besser ist als Facebook, tausendmal besser ist als Facebook. Ja, dann kann er eben nichts damit machen, muss man trotzdem zu Facebook. Also auf jeden Fall, kurios ist schon wieder verschoben worden und ja, so mancher fragt sich dann eben, warum? So, und dann gibt es noch ein Problem, das ich glaube, ich habe das schon mal angesprochen, aber es brennt mir immer noch sehr auf der Zunge und ich habe jetzt auch gerade wieder in den letzten Tagen verfolgt, dass eben bei Tumblr viele, viele Erfolge zu melden ist. Also Tumblr ist sehr, sehr stark verbreitet im Moment. Hat also WordPress quasi schon längst überholt. Ne? Also mehr Artikel werden auf Tumblr veröffentlicht als auf WordPress. Social Networks boomen, Facebook, Google Plus, ja. Überall kann man sehen, wie die Leute Artikel einstellen, die gefallen, ja, wo dann manchmal Textauszüge mit einem Bild, wohlgemerkt, automatisch eingebaut werden. Ja. Oder beispielsweise auch bei Tumblr ganze Blogposts mit dem sogenannten Repost eingebunden werden, nicht nur von anderen Tumblr-Blogs kann man die einbinden. Ja. Und dann demgegenüber stehen eben die normalen Blogs, ja, wie eben zum Beispiel auf blogger.com oder WordPress.com, Entschuldigung, oder auch eigen gehostete Blogs, die auf dem eigenen Server quasi liegen. Und da gibt es eine ganz unfaire Unterscheidung, wie ich finde. Ja. Auf der einen Seite, auf den Social Networks und Tumblr und Posterous und so weiter, da wird man ge geradezu aufgefordert, Artikel von anderen Leuten einzustellen, die dann in seinem eigenen Stream erscheinen. Ne? Das sind meistens so mehrere Mausklicks. Auf Seiten gibt es Share-Buttons, wo man dann einfach nur draufklickt und dann ist schon Teil von dem Artikel, manchmal der ganze Artikel auf Facebook, ja, mit Bild. Demgegenüber kriegt man oft Ärger als Blogger, wenn man das zum Beispiel in seinem Blog macht. Ja. Wo sind da die Grenzen? Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich ärgerlich und total unfair, ob das jemand jetzt auf seinem Blog macht oder auf seinem Tumblr-Blog, was ja eigentlich auch ein Blog ist, da ist ja überhaupt gar keine Unterscheidung eigentlich mehr zu treffen. Auf Tumblr wird es geduldet, auch bei Google Plus Einträge auf Google Plus, das kann man sicherlich auch als Blog-Eintrag bezeichnen, wenn man so will. Nur dass eben sogar die Bilder von den anderen Seiten direkt eingeblendet werden und eben nicht eigens gehostet werden. Ja. Also das, was früher als Traffic-Diebstahl ja, galt, ist heute gang und gäbe bei solchen Tumblr-Einträgen und Social Networks-Einträgen. Ja. Und demgegenüber jammern die Leute dann, wenn es in einen Blog eingetragen wird, dass selbst wenn das noch weniger Zugriffszahlen hat als jetzt zum Beispiel ein öffentlicher Post bei Google Plus oder bei Facebook oder bei Tumblr. Ja. Und das ist also schon ziemlich heftig. Ich bin der Meinung, dass wenn jemand hier ein Share-Button anbietet, quasi für Facebook oder für Google Plus, oder für Tumblr, dass der dann auch damit rechnen muss, dass der Artikel auf Blogger geshared wird. Zum Beispiel auf blogger.com, ja, oder bei anderen Blogs landet. Damit muss der meiner Meinung nach rechnen. Denn eine technische Unterscheidung gibt es in dem Sinne nicht. Ja. Gerade bei diesen, sage ich mal, wenn es nicht der eigen gehostete Blog ist, sondern eben auch beim Blog-Service, dann ist der Blog-Service eben blogger.com und nicht tumblr.com. Ja. Und deswegen sehe ich da überhaupt kein Problem damit. Und die Vorteile, ich möchte nicht sagen, dass man das generell nicht machen sollte, sondern im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass auch normale Blogger das ganz normal machen sollten, dürfen. Ja? Denn es besteht ja kein Unterschied. Und wenn jemand eben einen Share-Button anbietet für Facebook, dann muss der auch damit rechnen, dass es auch auf anderen Blogs geshared wird. Denn ebenso gibt es da kein, sage ich mal, contentmäßiger Unterschied. Ja. Was auch interessant ist, gerade bei Google Blogger, Google bietet mit dem Reader die Möglichkeit an, das an seinen Blog zu senden. Send to Blogger nennt sich diese Funktion. Und dann wird auch der komplette Artikel inklusive Bild in einen Blogpost gestopft. Bisher bin ich immer zurückgeschreckt, das zu tun, ja, weil eben diese Unterscheidung da immer noch gemacht wird. Aber wenn ich schaue mir das an und wenn dann ein Artikel einen Share-Button für Facebook oder für Google Plus oder Tumblr anbietet, dann werde ich diese Funktion auch nutzen, weil ich finde, es ist wichtig, dass eben auch wenn eine Meldung wichtig ist, dass diese Meldung auch verbreitet wird. Der Link zu dem Originaltext steht hier auch immer dabei. Ja, und somit findet der, sag ich mal, Ursprungsautor auch einen Nutzen darin, nämlich dass sein Blog oder seine Newsseite verlinkt wird. Das, was natürlich auch für seine Suchergebnisse bei Google vorteilhaft ist. Also wenn je mehr Quellen natürlich verlinken, desto weiter oben kommen dann auch in die Suchmaschinen. Also hat er da auch durch einen Nutzen davon. Gleichzeitig sind natürlich auch Leute, die dann dem Artikel weiterfolgen und dem Originallink folgen. Das sind sogar die allermeisten. Um den Originalartikel dann eben auch einzusehen. Also deswegen finde ich, man sollte durchaus die, diese Sachen nutzen, wenn eben eine Seite oder ein Blog eben diese Share-Buttons anbietet. Dann finde ich, sollte man auch überlegen, ob man das nicht auf seinem Blog sharen kann, ob man das eben vertreten kann. Ich finde, ja, kann man. So, und damit sind wir schon wieder am Ende von der heutigen Wochensichtfolge. Und denkt dran, heute noch Talk Like a Pirate Day. Ja, noch ist es noch ist das voll im Gange. Ja, ihr könnt also noch durchaus heute noch eine Party schmeißen, ja, oder eben Leute dazu überreden, auch wie ein Pirat zu sprechen. Und hier, wie gesagt, auf dem Begleitartikel hier sind alle Links drin und da findet ihr auch einen Konverter, damit ihr wie ein Pirat sprechen könnt. Schön, ne? Aber bitte probiert es mit I Love You All, denn das sagen Piraten eh nicht. Ja, Leute, dann sage ich mal, bis nächste Woche. Wenn ihr mich erreichen wollt, könnt ihr das tun. Ihr findet mich unter @rio bei Facebook Rios Page und ihr könnt auch einen Kommentar hinterlassen auf der Seite, die das Ganze hier ja, hostet, beziehungsweise eben die Begleittexte beinhaltet. Ich vermeide immer zu sagen, ein Blog. Aber im Prinzip ist es ein Blog, der die Artikel veröffentlicht, die Folgen hier. Und das Ganze ist wochensicht.thenetcast.com. Thenetcast, bitte die Mehrzahl nicht vergessen. Ja. Und bis ihr ja, den Weg dorthin gefunden habt, ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr dort einen Kommentar hinterlasst. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaltet. Und bis dahin sage ich viel Spaß. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und tschüss.